Kapitel 6. Paula fragt: Hattest du einen Lover in New York? Tina sagt nichts. Sie hören Technomusik. Paula fährt 220. Ein Porsche kommt und überholt. Der Porsche fährt 240. Kapitel 7. Paula sagt: Keine SMS und keine E-Mail von dir hatte konkrete Informationen aus New York. Paula fährt 250. Aber der Porsche fährt 260. Paula fragt: Was war in New York? Tina sagt nichts. Sie macht die Musik laut. Kapitel 8. Sie fahren zu Tinas Haus. Das Haus ist groß und hat 4 Garagen. Tinas Vater hat eine Fabrik. Die Fabrik produziert Schokolade und Schokoladenprodukte. Tinas Familie gehört zur High Society von Hamburg. Kapitel 9. Der Vater und die Mutter kommen. Hi Tina, how are you? Fragt die Mutter. Tina sagt: Oh Mama, dein Englisch ist sehr gut. Der Vater sagt: Hallo Tina, wie geht's? Gut geht's, super. Die Mutter sagt: Wir haben 3 Wochen keine E-Mail aus New York bekommen. Alles ist okay, Mama. Wirklich? Fragt der Vater. Really? Antwortet Tina und lacht. Kapitel 10. Kommt herein, sagt der Vater. Sie trinken Kaffee und essen Kuchen. Tina trinkt 3 Tassen Kaffee. Sie sagt: Uff, ich habe einen Jetlag. Ich bin total K.O. Sie trinkt noch 2 Tassen. Ich muss eine Stunde schlafen.